Gefrorene Tropfen fallen von meinen Wangen ab. Ob es mir denn entgangen, dass ich geweint habe? Ei Tränen, meine Tränen, und seid ihr gar so lau, dass ihr erstarrt zu Eise wie kühler Morgentau? Und trinkt doch aus der Quelle der Brust so glühend heiß, als wollte ich zerschmelzen, dass ich an den Wind das Eis.